Ja, ich werde zu fünf Themen was sagen, zu fünf Bereichen was sagen. Einmal noch ein ganz zum Einstieg, ein ganz kleiner Rückblick auf das zurückliegende Jahr. Und zum Zweiten ein bisschen Begriffsklärung, ein bisschen darüber reden, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Dschihadismus, Faschismus reden und was hat das möglicherweise mit Kapitalismus und auch nicht mit Kapitalismus zu tun. Im dritten Teil soll es dann etwas um so gängige Thesen, Sätze in der sogenannten Islamdebatte gehen, die so in aller Munde sind, auch gerade in der linken Islamdebatte sind, und die soll ein bisschen hinterfragt werden. Was sagen die denn eigentlich aus und sind die eigentlich so klar, wie sie daherkommen, und wie sollte man mit bestimmten Begriffen umgehen? Im vierten Teil wird es dann etwas konkreter um die Szene hierzulande gehen, um die ganzen Auseinandersetzungen. Ich habe dem mal die Überschrift gegeben: Rechtspopulisten, Nazis, Linksreaktionäre. Und im fünften Teil hätte ich dann ein paar Vorschläge, einfach praktischer Art, was Antifa unter diesen Bedingungen heute eigentlich tun und lassen sollte oder auch nicht tun und lassen sollte. Also, nochmal Rückblick ganz kurz in dieses Jahr 14. Man kann allgemein sagen, dass eigentlich diese vermeintlich äußeren Konflikte in diesem zurückliegenden Jahr auf eine ganz deutliche und eindrückliche und mitunter durchaus auch beängstigende Art und Weise präsent geworden sind, unmittelbar, also bei uns hier auf den Straßen und Plätzen, und dass sie ein Potenzial an Ressentiment und mitunter auch Gewaltaffinität gezeigt haben, das bisher eher noch unter der Decke vor sich hingeköchelt hat. Also angefangen, nur nochmal zur Erinnerung, hat dieses Jahr 14 mit dieser sagenhaften vermeintlichen Friedensbewegung, die also wirklich eine ringslechte Querfront war, wo man nicht mehr unterscheiden konnte, ist rechts oder links, eine vermeintliche Friedensbewegung, die über einen fürchterlichen Krieg, der seit Jahren vor unserer Haustür tobt, mit 200.000 Toten, 5 Millionen Vertriebenen, nichts zu sagen wusste, ich meine Syrien, ja, nichts dazu zu sagen hatte, weil, das unterstelle ich, man, wenn man über den Syrienkrieg reden müsste, nicht die üblichen Lieblingsfeinde bestimmter Linke zu thematisieren sind, sondern müsste man über das Assad-Regime reden und man müsste über die Hinterleute des Assad-Regimes in Moskau und in Teheran reden. Aber deutsche Friedensfreunde sind bekanntlich nur dann für den Frieden, wenn es irgendwie gegen Israel und gegen die USA geht. Also damit hat angefangen mit einer vermeintlichen Friedensbewegung, die von einem ganz einfachen Weltbild lebt. Erstens, wir werden alle von den Medien und den Politikern betrogen. Und zweitens, mit einer Ausnahme, und das sind die russischen Medien und Politiker. Und diese Sicht der Dinge zieht sich ja dann auch später noch in dem Jahr 14 weiter in anderen Bewegungen auch fort. Antisemitischer Hass in Nahost, dann 14, hier nur zur Erinnerung, zur Illustration, eine Sequenz aus dem Video der Hamas, die also weiß, dass es kein besseres Blut auf der Welt gibt als dasjenige der Juden. Und dann die durchaus Massendemonstrationen auch in europäischen Städten im Sommer. In Deutschland wird zum ersten Mal seit 1945 wieder auf den Straßen in Massendemonstrationen der Tod der Juden verlangt. Hier ein besonders schönes, in Anführungszeichen, Bild aus Stuttgart, das am 25. Juli entstanden ist, auf einer Demonstration mit 3000 Teilnehmerinnen, organisiert von Linksreaktionären, wie ich sage, und Islamisten. Sehr schön, in Anführungszeichen, deswegen, weil hier eine offen und wirklich für jeden erkennbare antisemitische Karikatur herumgetragen wird, und rechts daneben davon wird das Glaubensbekenntnis aller linken Antisemiten hochgehalten, wonach nämlich angeblich Antizionismus überhaupt kein Antisemitismus sei und überhaupt nichts damit zu tun hätte. Ihr kennt die Bilder viele noch mehr, ich will es bei dem Bild belassen. Neu war auch in diesem Sommer, dass es erstmals in einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas es auf der sogenannten arabischen Straße kaum Unterstützung für die Hamas gab, die weltweit größte Unterstützung für die Hamas hat letztes Jahr in Westeuropa stattgefunden, auf den westeuropäischen Straßen und Plätzen. Auch das ist eine neue Entwicklung des letzten Jahres. Dschihadistische Gewalt in Nahost, hier ISIS, ich habe bewusst nicht die schlimmsten Bilder genommen, wir kennen sie alle. Auch auf den Straßen in Herford laufen IS-Anhänger, stürmen auf Jesiden zu und rufen, wir schlachten euch im Irak und wir schlachten euch hier. Und dann im Herbst dann die rassistischen Masseaufmärsche, angefangen mit Hogesa, dann Pegida. Ja. Man kann also durchaus sagen, dass dieses Jahr 2014 eine Explosion von Dumpfbackentum und Gewalt gebracht hat in einem Ausmaß, wie es wirklich erschreckend war, wie wir es bisher nicht erlebt haben. Und Beginn des Jahres hat gleich sehr deutlich gemacht, dass dieser Wahn auch weitergehen wird mit diesen schrecklichen Attentaten auf atheistisches Satiremagazin und in Paris und einen jüdischen Supermarkt, wo der Mörder, der Terrorist dann auch ganz klar sagt, ja, natürlich hat er nicht zufällig einen jüdischen Supermarkt ausgesucht, weil die Juden sind sowieso an allem schuld. Und das gleiche, genau das gleiche Muster dann in Kopenhagen wiederholt. Also es wurde gleich zu Anfang des Jahres deutlich, dass der Wahnsinn weitergeht. Über was, das nur als kurze nochmal Einstimmung, über was reden wir eigentlich, wenn wir uns mit bestimmten Begriffen befassen? Dschihadismus. Nun, ich kann nicht Arabisch, das ist aus Wikipedia. Dschihad, Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz. Andere übersetzen es auch mit Krieg. Ich rate davon ab, also ich bin weder Theologe noch Linguist und werde diesen Begriff nicht näher untersuchen. Und ich rate auch davon ab, in der politischen Diskussion irgendwie linguistisch oder theologisch zu argumentieren. Manche für mein Erleben, auch in manchen linken Debatten, fangen an zu Theologen zu werden, wenn sie über den Islam anfangen zu reden. Aber da können wir uns gerne noch unterhalten. Ich bringe auch noch ein paar Beispiele dafür. Also ich verwende diesen Begriff Dschihadismus hier in dem Sinne, dass sich eben was entwickelt hat seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Ansätzen, aber insbesondere dann explodiert ist im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts als heiliger Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Wie gesagt, diese dschihadistische Variante des Islamismus, also der fundamentalistischen orthodoxen Islaminterpretation, diese dschihadistische Variante, hat Frühformen seit Beginn des 19. Jahrhunderts und sie explodiert dann Ende des 20. Jahrhunderts. Ich habe jetzt einige Namen von Gruppen hier genannt. Man hat ja manchmal das Gefühl, man weiß gar nicht mehr, aber jede Woche kommt eine neue Gruppe dazu und so weiter. Das ist mit Sicherheit nicht vollständig. Und ich habe aber ganz bewusst auch hier den Iran, also das iranische Regime hervorgehoben, weil man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die mit Abstand stärkste und wirkmächtigste dschihadistische Bande auf der Welt natürlich das Terrorregime in Teheran ist. Also, aber schon mit diesem kurzen Blick wird klar, dass dieser Dschihadismus natürlich ein Phänomen der Moderne ist. Also den gab es nicht immer. Das ist ein modernes Phänomen und folglich muss man, wenn man sich mit Dschihadismus befasst, sich ein bisschen auch mit dieser Moderne befassen. Was ist denn eigentlich diese Moderne? Und in dem Zusammenhang muss man dann, denke ich, schon auch über Kapitalismus reden. Deswegen auch unter anderem diese Buchempfehlung. Was ist es? Was hat es mit der Krise auf sich? Diese kapitalistische Moderne ist eine zerrissene Moderne und sie bringt ganz Unterschiedliches in die Welt. Sie überwindet alte Herrschaftsverhältnisse. Sie bringt einerseits Freiheit und Gleichheit und andererseits aber auch neue Herrschaftsverhältnisse, Inhumanität, Krise. Sie befreit aus Clanherrschaft, persönlicher Abhängigkeit und unterwirft Menschen unter den Markt. Es gibt aus dieser Zerrissenheit resultieren große Differenzen zwischen Anspruch und Realpolitik. Man kann durchaus mit viel Recht auch von den Versprechen und den Verbrechen des Westens reden. Und das ist eine allgemeine Entwicklung, die sich jetzt nicht nur in der sogenannten muslimischen Welt abspielt, sondern sich im Grunde genommen weltweit abgespielt hat und weiter abspielt. Und diese zerrissene kapitalistische Moderne, und ich rede jetzt überhaupt noch nicht von den arabischen Ländern oder so, sondern ich rede von der Entwicklung, wie sie in Europa im 19. Jahrhundert, Ende 18. bis 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert stattgefunden hat und im Grunde selbst in Europa noch nicht abgeschlossen ist. Diese zerrissene kapitalistische Moderne trifft nun auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personaler Herrschaft, wo scheinbar die Welt in Ordnung war, und das wird nun, dieses Zusammentreffen wird nun wahnhaft ideologisch verarbeitet. Und diese Krise wird nun in Identitätsstiftung und im Ressentiment verarbeitet, weil die ganze scheinbar intakte Welt kommt durcheinander. Ja, wer bin ich denn überhaupt noch hier in einer Welt, wo alles bröckelt, alle Werte, die bisher gegolten haben, nicht mehr gelten? Und das ist die erste Frage, wer bin ich denn da überhaupt noch, wie kann ich mich da definieren? Und die zweite Frage ist, wer ist denn eigentlich daran schuld an dem allem, dass da sowas hereinbricht über uns? Das sind erstmal, sagen wir mal, Anführungszeichen, ganz normale Fragen oder naheliegende Fragen, die sich stellen. Und wenn man dann dieses Ressortiment, dieses anti-westliche oder anti-moderne Ressortiment mal näher anguckt, und ich sage jetzt nochmal, ich rede jetzt erstmal von der Entwicklung in Europa, die wir auch hatten und zum Teil noch haben. Gegen was richtet sich dieses antimoderne Ressentiment? Was sind denn so die Feindbilder? Also einmal die Zersetzung der Moral. Ja, da wird diese kapitalistische Moderne zersetzt, die Moral. Materialismus ist ein starker Vorwurf. Und zwar Materialismus im Sinne von, da geht es ja nur ums Geld, um den schönen Mammon und alle anderen Werte zählen nicht mehr. Sexuelle Befreiung ist was ganz Schlimmes, ja, das bringt dieses Ressentiment, das bringt diese Moderne in die Welt aus Sicht dieses Ressentiments und zerstört damit ganz viel. Homosexualität, was ganz Schlimmes. Emanzipation der Frau, sowieso jede Form von Säkularität, also dass Religion zur Privatsache werden soll, das ist des Teufels. Die sogenannte Blasphemie, also sogenannte Gotteslästerung, die Atheismus überhaupt, was ganz Schlimmes, Individualität, also dass auf einmal Leute sagen, nee, ich gehöre aber gar nicht, ich definiere mich nicht zur Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, sondern ich bin ich, ja, wird als eine unheimliche Provokation erlebt. Zerstörung der Gemeinschaft, die Gemeinschaft, was ganz anderes als die Gesellschaft, können wir gerne drüber reden, Zerfall der Familie. Und letztendlich gipfelt dieses Ressentiment, und das können wir auch in Europa, gerade im 19. Jahrhundert, sehr gut nachvollziehen, in der Vorstellung, dass die Juden an allem schuld sind, weil irgendwer muss doch daran schuld sein. Und das ist zunächst auch mal eine gar nicht so abwegige Frage, weil alle vorkapitalistischen Herrschaftsformen sind Formen personeller Herrschaft. Also Menschen sind eigentlich nichts anderes gewohnt als personelle Herrschaft. Und insofern liegt die Frage, wenn jetzt da so was Neues in die Welt reinbricht, zunächst mal nahe, dass man sagt, wer ist denn daran schuld? Wo sind denn die, die daran schuld sind? Das Schwierige ist, in dem ganzen Diskurs auch zu begreifen, dass Kapitalismus, und ich rede eigentlich lieber von Kapitalismus als von Kapitalismus, weil Kapitalismus sagt man so schnell dahin, ja? Aber wenn man diesen Ismus verstehen will, dann sollte man was verstanden haben von dem Ding, das dem Ismus den Namen gibt. Also man müsste ein bisschen verstanden haben, was ist denn eigentlich das Kapital? Und das Kapital ist eine Form von abstrakter Herrschaft und damit was vollkommen Neues in der Menschheitsgeschichte. Und das macht die Dinge auch so schwierig. Aber es wird so verarbeitet, es muss irgendwer dran schuld sein an diesen ganzen Umwürfen. Und das hat sich aus vielerlei, auch historischen Gründen, dann auf die Juden gerichtet. Dieses anti-westliche, anti-moderne Ressentiment gipfelt im Kern und letztendlich immer im Vorwurf an die Juden in der Vorstellung, die Juden seien an dem allem und an noch viel mehr schuld. Und dass dieses Ressentiment hat natürlich die Tendenz auch zur Verfestigung, ja, und in diesem Ressentiment gründen letztendlich Antisemitismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Aber wichtig ist auch, dass es natürlich konkret in unterschiedlich ausgeprägter Form vorkommt, unterschiedlicher Intensität vorkommt. Also es ist von zwischen dem üblen Familienpatriarchen, der in Anführungszeichen nur seine Frau verprügelt und seine Kinder drangsaliert, ist, und der offenen Abschlachterei und Barbarei ist natürlich nochmal ein durchaus interessanter Unterschied, und das sind eben unterschiedliche Intensitäten, und die sind eben auch in der islamisch geprägten Variante da. Also vom konservativ-orthodoxen Alltagsislam, der Interpretation ist noch durchaus noch ein Schritt dann bis hin zum offen dschihadistischen Terror. Wenn wir uns diesen Islamismus, also diesen konservativ-orthodoxen Alltagsislam, diese Interpretation, diese Vorstellungen und Werte, unter denen viele Menschen doch leben, ansehen, und auch den Dschihadismus als die extremste Ausprägung, als die Ausprägung, wo es dann offen, die offene Barbarei übergeht, ansehen. Was zeichnet denn den so aus, diese Weltanschauung, diese Ideologie? Also einmal werden bürgerlich-demokratische Freiheiten sehr gering geschätzt. Das ist nichts da, das ist uninteressant. Das Individuum wird ganz stark verachtet. Ja? Also wenn einer sich nicht einordnen will in den Clan, in die Gemeinschaft, ist er schon verdächtig. Die Gemeinschaft hat einen ganz großen Stellenwert. Man opfert sich auf für die Gemeinschaft, man opfert sich gerne auf für die Gemeinschaft. Es gibt einen ausgeprägten Kult um die natürlich männlich besetzte Ehre, Homophobie ganz ausgeprägt, Frauenfeindlichkeit, ein Anti-Intellektualismus, ganz schlimm, ja, also da bildet sich der wohl ein, er sei irgendwie was Besseres als wir. Überhaupt die Ablehnung von jeder Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender, oberflächlicher Pseudo-Antikapitalismus da, der Ackermann ist an allem schuld, wie auch immer. Ein Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse. Ein Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat. Die Rekrutierung verrohter Gewalttäter und eine ausgeprägte Todesaffinität. Und wenn man sich das mal alles so anguckt, uns so auf der Zunge zergehen lässt, dann kennt man das doch irgendwoher. Das ist doch eigentlich gar nicht so was Neues. Als Faschismus. Das sind Kriterien eines faschistischen Weltbildes. Und man muss auch über die Faschismusdefinition streiten. Ich habe ein paar Vorschläge dann noch nachher, ja. Aber mein Angebot wäre zu sagen, im Faschismus ist genau dann, wenn das Ressentiment in die offene Barbarei umschlägt. Insofern ist dieser Dschihadismus durchaus dann als faschistisch auch zu bezeichnen. Ein kurzer Einschub zur Begriffsklärung, weil es gerade in der linken Debatte für meine Wahrnehmung jede Menge Durcheinander gibt mit Faschismus und Nationalsozialismus, weil viele Linke immer noch glauben, sie seien besonders radikal, wenn sie nicht vom Nationalsozialismus, sondern vom Faschismus reden. In meinen Augen ist das eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus war ein klein wenig mehr als nur, also Faschismus schlimm genug, ja, aber war ein klein wenig mehr. Ich erzähle dazu immer eine kurze Geschichte aus meiner weiteren Familie. Da gab es eine Frau, die ist Jüdin, die ist 1936 gerade noch rechtzeitig aus Deutschland, also aus dem nationalsozialistischen Deutschland, aus Mannheim nach Florenz ausgewandert, also aus dem nationalsozialistischen Deutschland ins faschistische Italien. Und die Frau ist in den 90er Jahren hochbetagt und nach einem erfüllten Leben gestorben. Ich habe sie noch kennengelernt. Und das ist der Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus. Und wer nur vom Faschismus redet, der verharmlost den Nationalsozialismus. So, also. Und nun ist auch der Dschihadismus nicht gleich Nationalsozialismus. Ja? Da gibt es jede Menge Unterschiede. Aber es gibt natürlich eine frappierende und beängstigende Schnittmenge. Und die Schnittmenge ist der eliminatorische Judenhass. Die Juden müssen beseitigt werden, weil die sind an allem Elend schuld. Das ist eine Umfrage, die habe ich jetzt aus der Welt. Die ist 2 Jahre alt. Unter Deutsch-Türken über Wertvorstellungen. Die Überschrift ist irreführend, die Überschrift ist eigentlich falsch. Einstellung zu anderen Religionen. Das müsste richtigerweise heißen Einstellung zu anderen Menschen. So. Und da haben wir nun im Vergleich 2010 zu 2012 schon erschreckende Ergebnisse. Atheisten empfinde ich als minderwertige Menschen. Also nicht irgendwie, die sind blöd oder die blicken es nicht oder so, oder die vertreten was, was ich überhaupt nicht teilen kann oder so. Nein, sie sind minderwertige Menschen. Ja, also eine sehr knallharte Aussage. Ja. Stimmen 2010 22% zu und 2012 waren es 25%. Juden empfinde ich als minderwertige Menschen von 14 auf 18%. Christen empfinde ich als minderwertige Menschen. Leicht zurückgegangen, interessant, aber immer noch schlimm genug, von 10 auf 8%. Das ist jetzt 3 Jahre her, diese Umfrage. Vergleichswerte für christliche Menschen oder für andere Leute, die nein, nee, die habe ich jetzt nicht, ja. Aber ich denke, es ist schon eine bestimmte Qualität, wenn ich sage, minderwertige Menschen. Aber ich kann jetzt nicht mit einer vergleichen Dings. Würde mich aber wundern, wenn es. Ich sage, die Folie kommt nochmal und dann sage ich auch was zum Zusammenhang nochmal, aber jetzt kommt sie zum ersten Mal. Ich denke, es ist schon erschreckend, das beweisen auch andere Umfragen, dass eben in einem religiöser Fundamentalismus oder extrem orthodoxe Auslegung von heiligen Schriften, die gibt es überall, ja, aber sie sind unter Musliminnen besonders stark verbreitet. Da gibt es auch Umfragen und auch Alltagserfahrungen, bei weitem nicht alle. Vollkommen blöd, ich komme gleich noch drauf, ganz viele Muslime sind auch weitgehend säkularisiert. Aber es gibt sie stärker. Es gibt sie stärker unter Musliminnen. Und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, warum ist das so? Und daran scheiden sich die Geister. Über diese Frage muss man diskutieren. Ja, und das ist eigentlich die spannendste Frage. Warum ist das so? Und daraus ergibt sich dann auch die Frage, was kann daran ändern? Naja, und natürlich haben erstmal, um es ganz allgemein zu sagen, Islamismus und Dschihadismus mit dem Islam zu tun. Das ist ja so ein Schlagwort und das ist ja auch überhaupt nicht abzustreiten. Aber sie haben eben gleichzeitig auch was mit der kapitalistischen Moderne zu tun. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein modernes Phänomen. Ja, und man muss, wenn man sich dem nähern will, was da eigentlich vorgeht, über beides reden. Man muss durchaus über Islam und Islaminterpretation, Religion reden und über die kapitalistische Moderne reden. Und deswegen, man muss mit bedenken, dass die große Mehrheit der Musliminnen weltweit, aber auch hier, ja, auf der Verliererseite dieser kapitalistischen Moderne sitzt. Das ist einfach Fakt, das muss man mitdenken. Nun gibt es zwar keinen Automatismus, und auch das ist wichtig, wonach Leute, die auf der Verliererseite sitzen, jetzt automatisch zu knallharten reaktionären Antisemiten und so weiter werden müssen. Das wäre ja schlicht und ergreifend einfach falsch und wäre viel zu einfache Erklärung. Man muss nicht zum Reaktionär werden, aber eine Lage der Chancenlosigkeit und der Unbildung vor allem unterprivilegierter und so, erleichtert natürlich den Zugang zu solchen reaktionären Ideologien auch, das muss man mitdenken. Und deswegen denke ich, Ideologiekritik ist ganz wichtig, Ideologiekritik ist ganz zentral, ja, die muss sein, aber mit Ideologiekritik allein ist die Welt auch nicht zu erklären, sondern es muss dazu kommen, die Kritik der politischen Ökonomie. Stichwort Krise seit 2008. Beides muss geleistet werden. Und das sehe ich so in der Linken, auch in der reflektierten Linken, immer so Schwächen. Ja? Die einen machen zu viel das und die anderen machen zu viel das. Und das muss aber mehr zusammenkommen, denke ich. Und deswegen nochmal diese Umfrage von vorhin. Ja? Und da ist wichtig zu sagen, diese Leute, die solche erschreckenden Aussagen machen, ja, die sind halt nicht nur geprägt durch den Islam, sondern die sind auch durch diese Gesellschaft hier geprägt. Und die sind zum Teil in der zweiten und dritten Generation in dieser Gesellschaft hier aufgewachsen. Da muss man mitdenken. Zu einigen so gängigen Standardsätzen oder Punkten in dieser sogenannten Islam-Debatte. Dazu habe ich jetzt zunächst mal ein Ratespiel. Ich lese jetzt immer besonders coole Sprüche vor. Und ihr dürft raten, sind sie aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament oder aus dem Koran? So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Steht wo? Ja, das war ja einfach, Jünger, Jesus, ja klar. Okay, das war nur einfach. Ja, ist richtig. Ja, Lukas. Sagt den Juden, kann ich euch etwas Schlimmeres verkünden als die Vergeltung Gottes, welche Gott verflucht hat und über welche Erzürnte hat er in Affen und Schweine verwandelt? Genau, so zwei, drei Koranstellen kennt man ganz gut in der Debatte. Ist richtig, ja, Sure 65. Ihr Juden seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Korrekt. Johannes 8,44, Neues Testament. Ja. Und jene Frauen, deren Widerständigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Klingt nach Nietzsche. Okay. Das ist Koran. Ja. Ist es aber Wahrheit, dass die Dirne nicht ist Jungfrau funden, so soll man sie hinaus vor die Tür ihres Vaters Hauses führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Klingt nach Luther-Übersetzung. Luther? Ein altes Testament. Ja. 5. Mose 22. Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie es sich geziemt in den Herrn. Neues Testament, das Buch der Liebe. Ja? Wollt ihr euch denn mit Männern abgeben und darüber vernachlässigen, was euer Herr euch in euren Gattinnen geschaffen hat? Nein, ihr seid verbrecherische Leute. Neues Testament. Koran. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desselbigen gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzet in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gewirket und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst erfangen. Das ist das Neue Testament, Römer 1. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Altes Testament. Noch ein Tipp? Das weiß keiner. Das sagt Jesus, Lukas 19,7, das weiß keiner. Und es gibt Heerscharen von Theologen, die sich mühen, diese Stelle wegzuinterpretieren. Ja. Das sagt Jesus, ja, und es weiß keine Sau. Ja. So, aber, ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten? Psalm 139, Altes Testament. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräuen befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Grusel. Das ist Sure, ja, das ist im Neuen Testament, ja, das steht im Neuen Testament, in diesem angeblich so friedvollen, liebevollen Buch, ja, das steht im Neuen Testament. So, es gibt natürlich auch ein paar gute Sprüche und es geht jetzt noch langsam zu Ende. Ich habe noch zwei, drei, könnte auch noch viel mehr von den guten Sprüchen nehmen. Und so, nur als Beispiel noch, Da ist zum Beispiel einer, ja, aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israel verordnet, dass wer eine Seele ermordet, ohne dass er einen Mord oder eine Gewalttat im Lande begangen hat, soll sein wie einer, der die ganze Menschheit ermordet hat. Und wer einen am Leben erhält, soll sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten. Steht wo? Altes Testament? Okay. Das steht im Koran, ja, das steht im Koran, und nicht wenige Muslime nehmen genau die Stelle raus und sagen, daraus leiten wir sowas wie ein Nächstenliebe-Gebot ab für uns Muslime, ein Gebot der Nächstenliebe ab. Ja? So, aber eins weiß man ja, das weiß doch nun jeder, ne? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das weiß man doch nun. Nee, das weiß man halt nicht, ja. Das steht in 3. Mose 19,18. Ja. Das steht im Alten Testament. Ja. Also nur mal zum Mitschreiben. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, steht in 3. Mose 19,18. Und der Jesus später beruft sich nur drauf und sagt, ja, das ist richtig, was da steht. Ja. Also so viel zu dem weit verbreiteten Vorstellung vom alttestamentarischen Rachegott und vom neutestamentarischen Gott der Liebe. Wir kennen überhaupt nicht die Heiligen Schriften. Die allermeisten Religionsanhängerinnen kennen sie nicht, aber auch die allermeisten Religionskritikerinnen kennen sie nicht. Ja. Was wir kennen, sind gängige Interpretationen Heiliger Schriften. Und das ist was ganz anderes. Wir sind ja in Stuttgart gesegnet mit diesen besorgten Eltern, die also tatsächlich glauben, dass die grün-rote Landesregierung ihren Kindern in der Schule Pornofilme zeigt. Ja, die gehen auf die Straße gegen die Frühsexualisierung ihrer Kinder. Ja. In Hamburg waren sie auch. Ja, okay. Ja, genau. Ja, genau. Also, und das sind ganz überwiegend Christen, evangelikale, fundamentalistische Christen. Soll ich jetzt sagen, schaut her, so sind sie die Christen. Also das ist das, da würde ich sehr vielen Christen ungerecht werden. Ja? Die haben eine bestimmte Interpretation ihrer Heiligen Schrift. Ja? Und sie werden fündig in ihrer Heiligen Schrift, überhaupt keine Frage. In Frankreich ist eine Massenbewegung mit 700.000 Leuten, massiver logistischer Unterstützung der katholischen Kirche. Immer noch evangelikalen, in christlich-fundamentalistischen Kreisen herrschen immer noch die 50er, 60er Jahre Prügelstrafe an der Tagesordnung. So, kann man sagen, schaut her, so sind die Christen. Oder auf diesem Bild sieht man vorwiegend Frauen, die gegen ihr Recht auf Selbstbestimmung demonstrieren. Also da geht's, das ist der sogenannte Marsch für das Leben, also da geht's gegen das Recht auf Abtreibung, ja, das sind auch Christen. Aber das ist natürlich auch nicht das Christentum, sondern das sind Leute, die ihre Heilige Schrift in gewisser Weise interpretieren. Die Evangelikalen werden wirklich mehr. Und zwar vor allem weltweit. Und zwar vor allem weltweit. Ja, und ist auch sehr gefährlich. Und da haben wir auch schon ein Beispiel. Hier Uganda, ein evangelikaler Hassprediger mit der Bibel in der Hand ruft dazu auf, Homosexuelle zu töten. Und der Genozid in Ruanda vor 20 Jahren mit fast 1 Million Tote, es waren mit Ausnahme der Zeugen Jehovas alle christlichen Gemeinschaften massiv involviert, besonders die Katholiken. Ja. Während des Genozids, das ist jetzt aus Wikipedia, haben Muslime auffällig oft bedrohte Tutsi und Hutu beschützt. So, wo ist jetzt da der Islam und wo ist da das Christentum? Ja. Und wer sagt, es ist 20 Jahre alt, das ist mir zu lang her, das ist eine Meldung, die ist ein Jahr alt, ja. In Zentralafrika schlachten christliche Milizen Muslime ab. So, und nun gibt es so eine Debatte, die geht so, naja, die ISIS-Leute, die nehmen ihren Mohammed halt wörtlich. Ich habe jetzt hier einfach mal einen kurzen Text angeguckt von Leon de Winter, nur als Beispiel, andere auch, und er schreibt, immer wenn im Namen des Islam Grausamkeiten begangen werden, hören wir, dass die Terroristen lediglich eine friedliche Religion pervertieren. Dabei berufen sie sich auf das Vorbild Mohammed. Also sie nehmen eben wörtlich. Soweit völlig korrekt. Ja, die nehmen ihn wörtlich und die finden Stellen. Also sie können sich mit Recht darauf berufen. Nur dann geht dieser Text von Leon de Winter weiter und dann wird es problematisch. Wie das Christentum hat auch der Islam eine Hauptfigur neben Gott. Aber Mohammed ist nicht so eine Hippie-Gestalt wie Jesus und so weiter. Ja? Und die Hippie-Gestalt Jesus ist halt eine Interpretation, eine herrschende Interpretation. Ja? Hören wir an, was die Hippie-Gestalt sagt. Die sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Ja? Und das heißt natürlich, dass sich die christlichen Milizen, die in Zentralafrika Muslime abschlachten, genauso auf ihren Jesus berufen. Mit Recht. Ja? Genauso wie die ISIS-Leute sich auf Mohammed berufen können. Die werden fündig in ihrer Heiligen Schrift. Also den Islam gibt es genauso wenig wie das Christentum. Was es gibt, sind sehr unterschiedliche Interpretationen. Und ich habe jetzt auch ein Beispiel, ich könnte noch mehr Beispiele bringen, ich habe auch mal ein Beispiel gemacht, wo das manche gar nicht glauben wollen, insbesondere so im linken oder reflektieren oder auch antideutschen Diskurs. Ja. Diese Frau, Sinem Tesfayeh, ist eine Radiomoderatorin in der Türkei, durchaus mit Einfluss, ja, die begründet mit Koransuren Solidarität mit Israel und Zionismus, und die wird fündig. Die wird fündig. Ja, das habe ich aus der Jüdischen Rundschau vom letzten Oktober. In Bezug auf den Zionismus ist es wichtig, dass die Muslime auf das Wissen zurückgreifen, das ihnen Gott im Koran darüber gegeben hat. Und Gott sprach, bewohnt das Land, zu den Kindern Israel, bewohnt das Land, wenn denn das Versprechen des Jenseits eintrifft, bringen wir euch als gebündelte Schar herbei. Wenn wir in den Koran schauen, sagt sie, sehen wir, dass Juden in der Region präsent sein werden bis zum Tag des jüngsten Gerichtes und dass sie versammelt werden am Ende der Zeit. Mehr noch, nach dem Koran möchte Gott, dass das jüdische Volk im heiligen Land lebt. Mein Volk, gedenke der Gnade Gottes zu euch, als er euch in Mitte Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch zukommen ließ, was er niemanden von den Weltenbewohnern hat zukommen lassen. O mein Volk, tretet in das heilige Land ein, das Gott euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, sonst würdet ihr als Verlierer umkehren. Sure 5, 20, 21. Die Frau sagt, im Koran steht, dass wir pro-zionistisch sein müssen. Die Frau wird dafür gehasst von Islamisten, ja, bis in den Tod gehasst. Aber das ist ihre Interpretation. Und soll ich der Frau sagen, ich weiß aber besser als du, was der Islam ist? Dass es ganz andere Stellen im Koran gibt, ist vollkommen klar. Aber jeder sucht sich aus, was er will. Also ein Standardsatz. Man könne nicht trennen zwischen Islam und Islamismus. Der kommt so daher, als sei es eine ganz klare Aussage. Ich glaube, der Satz changiert aber. Man muss ihn hinterfragen, was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Da kann nämlich ganz unterschiedliche Dinge gemeint sein. Ist damit eine Binsenweisheit gemeint? Natürlich hat Islamismus mit Islam zu tun. Also auch die Evangelikalen haben natürlich mit dem Christentum zu tun. Die können sich berufen. Klar, ist überhaupt keine Frage. Also ist damit diese Binsenweisheit gemeint? Oder ist mit dem Satz, man könne nicht trennen zwischen Islam und Islamismus gemeint, dass Islam und Islamismus dasselbe seien, dass praktisch Muslime automatisch und zwangsläufig Islamisten sein müssten? Oder wird schon klar, dass dieser Satz, der so angeblich so klar daherkommt, überhaupt nicht klar in Wirklichkeit ist, sondern höchst interpretierbar ist? Verbreitet auch dieser Begriff Islamkritik. Auch da, was ist damit gemeint? Ist natürlich Kritik. Also alles ist Kritik zu unterziehen. Der Marx wird mal gefragt, so in so einem Fragebogen nach seinem Lieblingsspruch, dann sagt er, der Omnibus dubitandum ist, also an allem ist zu zweifeln. Logisch, man kann ja nicht, Kritik hört auf, Kritik zu sein, wenn sie irgendwas ausnimmt von Kritik, ja. Natürlich Islamkritik, aber wenn man intervenieren will in eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, dann muss man eben auch mitbedenken, dass es ein verbreitetes antimuslimisches Ressentiment gibt, das auch mit dem Begriff Islamkritik um sich wirft. Ohne Ende. Das heißt nicht, dass man nicht auf Islamkritik verzichten soll, ganz im Gegenteil, ja. Aber man muss das, denke ich, mit bedenken in der Intervention. Und die Muslimhasser, die bezeichnen sich natürlich nicht als Muslimhasser, sondern das sind alles auch Islamkritiker. Und die sagen genau das, es kann keinen gemäßigten Islam geben, es gibt ihn nicht, es kann ihnen keinen geben, und sie sagen das Gleiche als die Islamisten auch. Das sagen die Islamisten den Muslimen auch. Ja? Es kann überhaupt nicht. Ihr müsst, wenn ihr richtige Muslime seid, müsst ihr Islamist sein. Und ich denke, man sollte aufpassen in dieser Debatte, dass man nicht letztendlich dasselbe sagt als Muslimhasser und Islamisten. Also nach meinem Eindruck ist die Linke so in der Schieflage. Die einen machen überhaupt keine Religionskritik mehr, und zwar schon seit langem, und es rächt sich zunehmend. Und die anderen betreiben nur noch Islamkritik statt Religionskritik. Ich denke, beides sind auch Holzwege, die verlassen werden müssten. So ein Begriff Islamfaschismus. Ja, was ist damit gemeint? Was ist mit Islamfaschismus gemeint? Dieses Bild kennen wahrscheinlich viele schon mal gesehen, also Husseini, der politische und religiöse Führer der Araber in Jerusalem, im Landstrich Palästina in den 30er und 40er Jahren, frühen 40er Jahren, 1942 bei Hitler, der von sich selbst sagt, ich bin Muslim und ich bin Nationalsozialist, der eine SS-Division in Bosnien aufgestellt hat und dafür gesorgt hat, dass tausende jüdische Kinder nach Theresienstadt kommen, klar. Islamfaschismus. Aber es gibt auch dieses Bild, 1936, der Führer in Nürnberg mit den Chefs der beiden großen Kirchen, also deutsche Christen und so weiter. Also es gibt natürlich Islamfaschismus, es gibt auch christlichen Klerikalfaschismus und gab ihn. Aber weder der Islam ist Faschismus, noch das Christentum ist faschistisch. Der Islam ist eine Ideologie. Es sei überhaupt keine Religion, das sei ja eigentlich eine Ideologie. Und dazu habe ich mal einen Text so aus der jüngeren linken Debatte ein bisschen näher angeguckt. Und ich glaube, der ist ein Stück weit widersprüchlich. Am Anfang dieses Textes lesen wir das. Der Islam muss so lange in Gegnerschaft zu säkularem Staat und Nation stehen, wie er den Widerspruch von Glaube und Bürgerpflichten nicht wie vor allem Christentum und Judentum zugunsten des Vorrangs letzterer auflöst. Was ist da gesagt? Also da ist, denke ich, was Richtiges drin. Und es ist aber gleichzeitig auch eine Essentialisierung drin, weil dieser Satz behauptet, zu wissen, was der Islam ist, im Unterschied zu dem Christentum und dem Judentum. Wenn da dieser Satz stehen würde, glaube ich, wäre er absolut zutreffend und korrekt. Gläubige müssen so lange in Gegnerschaft zu säkularem Staat und Nation stehen, wie sie den Widerspruch von Glaube und Bürgerpflichten nicht zugunsten des Vorrangs letzterer auflösen. Das haben wir auch im Christentum, auch im Judentum. Man weiß, dass auch im jüdischen Staat in Israel der jüdische säkulare Staat immer wieder Probleme hat mit Anhängern der jüdischen Religion, die ihre Religion antisäkular interpretieren. Also wenn der Satz so dastehen würde, denke ich, wäre er richtig. Und nun geht es in diesem, aber so wie er dasteht, chargiert er. Es ist nicht ganz klar. Es ist was Richtiges drin, und gleichzeitig wird behauptet, der Islam ist so und das Christentum und das Judentum sind so. Und jetzt, wenn man diesen Text weiterliest, dann kommt zwei, drei Seiten später, lesen wir das. In Berlin des Jahres 14 suchen zunehmend schockierte türkische und arabische Eltern Unterstützung bei den völlig unvorbereiteten Lehrern ihrer Söhne, die ihre Freizeit in salafistischen Zirkeln zubringen. Türkische und arabische Auszubildende aus Neukölln bitten erfolglos darum, in Oberstufenzentren geschickt zu werden, in die weniger unmotivierte und den Unterricht störende Nachbarskinder gesteckt werden. So dicht, wie ihre Fürsprecher es behaupten, ist die muslimische Parallelgesellschaft nicht, so unwandelbar wie es scheint, müsste eine Moscheegemeinschaft nicht sein. Ja, das ist doch eine sehr treffende Beobachtung und richtig. Und was steht denn da eigentlich? Da steht drin, dass es den Islam nicht gibt, sondern dass es sehr und dass Musliminnen und Muslime ihre Religion sehr unterschiedlich interpretieren und dass durchaus die einen Muslime vor den anderen auch Angst haben, und zwar mit guten Gründen haben. Das ist vollkommen richtig. Nur, was gilt jetzt? Gilt der erste Satz, der essentialisiert, der glaubt zu wissen, der behauptet zu wissen, was der Islam ist, oder gilt der zweite Satz? Und das ist so ein Beispiel für eine Debatte auch in linken Kreisen, die meines Erachtens, wo noch nicht genug Klarheit drin ist, wo weiter gearbeitet muss, mehr Klarheit. Das war jetzt von Justus Wertmüller zusammen gegen jeden Antisemitismus in der Bahamas 69, ist aber auch relativ wurscht, von wem das jetzt ist, aber das ist so ein Symptom für so eine Debatte. Ja, und die Frage, ob wenn ich die Aussage mache, der Islam ist eine Ideologie, oder wenn ich sage, eine fundamentalistische Islaminterpretation ist Ideologie, das ist ein Unterschied ums Ganze. Das ist ein Unterschied ums Ganze. Weil, wenn man mal diese Schmuddelseiten anguckt, also hier Politically Incorrect, wo sich der deutsche Mob so im Schutz der Anonymität auskotzt und seinen ganzen rassistischen Hass und Dreck hier los wird, also wer sich antun, wer ein dickes Fell genug hat, kann sich es ja immer mal wieder antun, ja. Und da wird man genau das sehen, dass der Islam ja gar keine Religion sei, anders als unser Christentum. Der Islam ist eine Ideologie, die lässt sich nicht zähmen, sondern wächst wie ein Krebsgeschwür ständig weiter, und unsere Politiker sorgen dafür, dass die islamischen Metastasen ja schön ein Biotop in Deutschland bilden. Irre. Oder was auch sehr ekelhaft ist, ist dieser Michael Mannheimer Blog. Auch den kann ich zu Studienzwecken empfehlen, da mal reinzugucken. Ja, dann liest man dann solche Sachen. Wie lange will eine deutsche Regierung noch die Augen davor verschließen? Der Islam ist eine Ideologie, die verboten werden sollte. Diese Leute sind hier unerwünschte Schmarotzer, die sich an den deutschen Staat bereichern. Die Mehrzahl der Bürger in diesem Land sieht das genauso. Es wird Zeit, dass hier eine gründliche Kurskorrektur vorgenommen wird. Wir lassen uns da auch nicht in die rechte Ecke stellen. Das ist der Diskurs. So, und das ist halt dann dieses Weltbild. Ja, das ist dieses Weltbild, und das ist ja auch in gewissen Preisen verbreitet. Und man, denke ich, muss auch in einem reflektierten linken Diskurs auch durchaus immer wieder aufpassen, dass man nicht irgendwo auch Andockpunkte ungewollt, ja, an so ein sehr vereinfachendes und essentialisierendes Weltbild auch findet. Also es gibt nicht die aufgeklärte und emanzipierte und deswegen bessere Religion, sondern es gibt sehr unterschiedlich aufgeklärte und emanzipierte Strömungen und Interpretationen von Religionen. Wenn dem nicht so wäre, dann müssten die periodischen Massenaufstände, wo Millionen Menschen im Iran unheimlich mutig unter Einsatz ihres Lebens gegen dieses üble System auftreten, dann müssten das eigentlich alles Christinnen und Atheistinnen sein. Da dem aber nicht so ist, vermutlich nicht so ist, müssen diese Millionen Menschen, die immer wieder aufstehen im Iran, eine klein wenig andere Interpretation ihres Koran haben, als die verbrecherische Herrscherbande in Teheran. Und das weiß diese Bande auch, ja. Ihre größte Furcht ist, das sagen sie auch offen, ist ein sogenannter American Islam, also der amerikanische Islam, vor dem sie Angst haben, und das wäre ein nicht mehr revolutionärer Islam, also revolutionär in ihrem Sinne, und vor dem haben sie ein entpolitisierter, nicht mehr revolutionärer Islam. Also auch die Herrschenden im Iran wissen ganz genau, dass es natürlich nicht nur die islamistische Interpretation gibt, und sie haben Angst davor. Islamophobie, noch kurz zu dem Begriff, weil der ja auch in vielen Munden ist. Ich kann nur davon abraten, diesen Begriff zu gebrauchen, weil er ist ja absolut daneben. Er sagt überhaupt nichts aus und er führt nur zur Verwirrung, dieser Begriff. Also ein Phobiker, ich bin jetzt kein Psychologe, ich kann keinen Vortrag über Phobien halten, ja, aber im allgemeinen Gebrauch, ja, im allgemeinen Sprachgebrauch gilt ein Phobiker als einer, der irgendwie krank ist, ja, und dass Kritik einer Religion aber eine Krankheit sei, das wollen uns religiöse Fundamentalisten aller Couleur schon immer erzählen, ja. Und dass nun also eine linke auch so ein Kampf, offensichtlich ein Kampfbegriff reinfällt, das ist natürlich ein Hinweis auf die Zustände auch von Linken. Ja? Also die Religionskritik von Linken wurde seit Jahrzehnten weitgehend entsorgt und das ist das Ergebnis. Dieser Begriff Islamophobie taucht im französischen intellektuellen Diskurs Anfang der 50er Jahre mal auf, kriegt aber keine große Wirkung. Und die große Wirkung kriegt dieser Begriff Islamophobie am 8. März 1979. Und das ist in Teheran. Im Februar kommt Khomeini aus Paris zurück, die khomeinistische Revolution. Und am 8. März Internationaler Frauentag und es laufen, man kann das heute noch auf YouTube ansehen, ich empfehle es, so 15 Minuten mit französischen Untertiteln, es laufen 30.000 mutige Frauen durch Teheran und ziehen das Kopftuch ab, 8. März Frauentag und dann geht's los, dann Khomeini erklärt diese Frauen zu Islamophoben, die sind Islamophob, ja? Und dann beginnt der Terror. Dann beginnt der Terror. Und ab dem, das ist der Ursprung der politischen Wirkmächtigkeit dieses idiotischen Begriffs, auf den so viele leider auch Linke abfahren von Islam. Was es gibt, ist ein ganz übles antimuslimisches Ressentiment oder wenn man schon unbedingt mit Phobie reden will, meinetwegen Muslimophobie, ja, aber das richtet sich gegen Menschen. Aber Islamophobie, niemand spricht auch von einer Christianophobie. Religionskritik ist keine Phobie. Also vergesst bitte diesen Begriff Islamophobie. Es wird das soziale Klima fördern, wenn Blasphemie, also Gotteslästerung, wieder gefährlich wird. Stammt von wem? Von ihr, von Khamenei oder von ihr? Könnte natürlich auch sein. Nee, stammt von einem deutschen Dichter und Denker. Ja? Martin Mosebach, Träger des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. In einem Text, der den schönen Titel hat, vom Wert des Verbietens. Also im Windschatten dieses Islamismus und Beleidigung religiöser Gefühle und so, tauchen alle möglichen jetzt wieder auf und sagen, ja, ja, ja, das ist doch, man darf unsere Gefühle nicht verletzen. Und deswegen denke ich, ist auch so wichtig jetzt, dass es durchaus eine Kampagne gibt, jetzt zur Abschaffung des 166, also dieser sogenannte Blasphemie-Paragraph, der immer noch die sogenannte Gotteslästerung, was immer das auch sein soll, unter Strafe stellt, und zwar dann, wenn sie geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Also wenn ich jetzt irgendwie Gott lästere und dann, also und dann ein paar Evangelikale anfangen durchzudrehen und Fensterscheiben einzuwerfen, deswegen dann ist der öffentliche Friede gestanden, kann ich bis zu 2 Jahren in den Knast gehen. Ja. Also dieses Ding, dieser Paragraph müsste einfach abgeschafft werden. Ist das ein Zufall, dass genau in dem Moment, also nach Charlie Hebdo und wo dann hier es losgeht mit religiösen Gefühlen und die verletzen unsere religiösen Gefühle, dass genau dem Papst dann, wenn er darüber redet, die Faust einfällt? Die, wenn jemand meine Mutter beleidigt, der kriegt eins mit der Faust, ja. Er grinst dann dazu und sagt, ja, ja, und der Vatikan schiebt eine Erklärung hinterher, ja, der Vatikan sei natürlich gegen Gewalt und so weiter, ja. Und das ist natürlich auch, man kann nicht, natürlich wäre es irrsinnig, jetzt den Franziskus irgendwie mit Dschihadisten gleichzusetzen, aber es ist doch interessant, dass in der Debatte sowas kommt, ja. Ja, sagt er, man dürfe schon, man müsse ja, die Meinungsfreiheit wäre schon ein hohes Gut, aber, und im nächsten Abersatz wird sie halt zurückgenommen wieder, das hohe Gut, ja, wird zurückgenommen und dann fällt dem Heiligen Vater ein, wer meine Mutter beleidigt, da kriegt die Faust, ja, und das deutet ihn auf Verfasstheit hin, auf Verfasstheiten hin und auf Dinge, die in religiösen Menschen schlummern, mehr oder weniger. Also nicht Religionen sind vor Kritik, sondern Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der oft in der ganzen Debatte verwechselt wird. Auch von Leuten, die sich durchaus mit viel Recht und mit viel Engagement gegen Rassismus, auch gegen antimuslimisches Ressentiment engagieren. Ja? Also jeder Mensch, der wegen seines Glaubens behindert, diskriminiert wird, der ist davor zu schützen. Aber das heißt nicht, dass die Religionen vor Kritik zu schützen seien. Und genau den Punkt muss man unbedingt auseinanderhalten. Wenn man den nicht auseinanderhält, säuberlich trennt, dann gerät man da oder da ins Abseits. Und das, genau das erleben wir ständig in dieser sogenannten Islam-Debatte. Ja, zu den Zuständen hier, oder was sich so entwickelt hat. Also als die diese antisemitischen Massendemonstrationen im letzten Sommer waren, mit Hamas, Hamas-Juden ins Gas und so weiter, gab es ja im Mainstream, im deutschen Mainstream, zunächst mal eine einhellige Interpretation. Das ist ja alles nur importiert. Das sind ja die Türken und das sind die Muslime, die diesen Antisemitismus hier zu uns reintragen. Und das ist jetzt exemplarisch, Ulf Poschert von der Welt, der dann da schreibt im Oktober, importierte Konflikte auf deutschen Straßen, die Rückkehr des Antisemitismus nach Deutschland in seiner widerlichsten Gestalt war ein Kollateralschaden jener Verteidigungspolitik, mit der Israel seine freie Gesellschaft gegen den Terror der Hamas schützen wollte. Also auch interessant, irgendwie ist Israel dran schuld, dass dieser Antisemitismus in Deutschland da und so weiter. Die Intention der Salafisten ist klar, die kämpfenden wie agitierenden Terrorliebhaber wollen unseren demokratischen Gesellschaften die Ruhe und Ausgeglichenheit rauben und uns in ihren reaktionären, archaischen Blödsinn verstricken. Also wir sind doch keine Antisemiten, das ist irgendwo importiert. Das war so die Mainstream-Reaktion. Naja, kurz im Blick so auf die vermeintlich Guten, nicht? Also dieser Satz hier, wir sind nicht das Weltsozialamt, wortgleich auf beiden, bei AfD und NPD, der Satz ist doch mehrheitsfähig in der Bevölkerung, muss man doch keine Illusion machen. Der ist absolut mehrheitsfähig, dieser Satz. Ja? Das ist der Zustand der Guten. Sarrazin, der Mann, der das Buch mit dem sympathischen Titel geschrieben hat, behauptet, und das sind alles wörtliche Zitate, ja, Menschen redet also von Menschen, die keine produktive Funktion haben und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren. Oder er sagt, meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr, außer für Hochqualifizierte und perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer. Jeder darf ja jeden Schwachsinn sagen, den er will, und das ist auch gut so. Und das gilt natürlich auch für Sarrazin, ja, das darf er auch sagen. Nur das Problem ist das da. Ja. Auf dem Höhepunkt des Sarrazin-Hypes stimmen ihm 56% zu. Ja, 56% stimmen zu und nur 28% verneinen das ausdrücklich. Das ist der Zustand der Guten. Oder man erinnert sich an die vor einigen Jahren an die Volksbefragung in der Schweiz, Minarettbauverbot hier, dieses Plakat, es wird in einem anderen Zusammenhang später nochmal ein ähnliches Bild geben. Also man sieht schon, diese Minarette sehen irgendwie aus wie Raketen und das ist auch ganz bewusst so gemacht. Und 57% stimmen dann dafür in der Schweiz und man braucht keine große Fantasie, um zu wissen, wie eine entsprechende Abstimmung in Deutschland ausgegangen wäre oder auch andere Abstimmungen ausgegangen wären. Bloß keine direkte Demokratie, bitte, bloß nicht. Ja. Und dieses antimuslimische Ressentiment, nur nochmal ein einfaches Beispiel, wie so aus dieser P1-News-Ecke, wie da so gearbeitet wird. Ne? Gestern war es ja noch schön Multikulti-mäßig, sah es noch ganz nett aus, da war nur eine dunkle Figur, heute ist schon so und morgen wird alles schwarz. Und dieses Ressentiment ist in ganz, ganz vielen Köpfen verbreitet. Und die Argumentation ist dann immer die Muslime können ja gar nicht aufgeklärt und säkular sein, weil sie nicht zu unserer Kultur passen. Also dieser alte Rassismus, wonach wir sozusagen die höherwertige Rasse sind, das vertritt ja kaum noch einer. Es ist eher so ein Kulturrassismus, der sagt, die passen halt nicht zu unserer Kultur, weil wir unterscheiden uns ja von denen genau dadurch, dass wir für Demokratie und Menschenrechte sind. Das wird sehr, sehr hergetragen vor sich, dieses Schild. Und wie es dann mit Demokratie und Menschenrechte konkret aussieht, das sieht man dann, also wenn die Vertreter genau dieser These dann wirklich anfangen, Tacheles zu reden. Das ist jetzt von Gauland, dem stellvertretenden Vorsitzenden der AfD, der in Brandenburg dieses phänomenale Ergebnis eingefahren hat, 12%. Übrigens die größte Wählerwanderung zur AfD in Brandenburg von der Linkspartei, die zweitgrößte von der CDU, die drittgrößte von der SPD. Und der sagt dann, ja, also die Menschen wollen nicht gesagt bekommen, das können wir doch nicht machen, das ist gegen die Menschenrechte, sondern sie wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben, wer passt zu uns und wer nicht. Also das dann, es wird vor sich hergetragen, die sind eine andere Kultur, die können nicht Demokratie, wir können Demokratie und Menschenrechte und wenn es dann konkret wird, dann wird es so. Als Ideologie. Ich habe auch in der Vorbereitung des Vortrags war ich selber überrascht und erschrocken. Es gab tatsächlich in den letzten zwei Jahren 78 Attacken gegen Moscheen in Deutschland. Das muss man einfach auch mitdenken. Oder die Debatte um die NSU-Morde, es ist ja nach wie vor ganz viel im Dunkeln. Jetzt ist wohl wieder eine Zeugin in Stuttgart gestorben. Ja. Ganz wichtig, da muss man eine Aufklärung verlangen. Und es ist ganz offensichtlich, dass es eine Verfilzung gibt mit zumindest Teilen des Verfassungsschutzes. Und das ist auch ein Skandal. Und trotzdem wird, denke ich, in einige linke Debatte auch das zu einfach und zu oberflächlich diskutiert nach dem Motto, da schaut halt mal her, wir haben es doch immer schon gesagt, der Staat und der Faschismus, das ist doch alles das Gleiche, der Staat, das sind die Faschisten. Und ich glaube, das ist dann doch zu einfach, weil wer sind denn die Leute, die in den Sicherheitsorganen sitzen? Ja, das sind halt die normale Deutsche, ja, das ist das Hauptproblem. Das sind halt die Leute, die in überwiegender Mehrheit solche Antworten geben wie Sarrazin und Co. Und aus solchen Leuten rekrutiert sich ein Sicherheitsapparat. Da ist doch klar, dass dann sowas übersehen wird. Ja, und dann kam also dieser Schwarz-Rot-Gold-Mob. Dann im Herbst, dann ging es los auf die Straße. Und den Jens Frankfurter, den wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten. Als es mit Hogesa dann losging in Köln. Ich bin Germane und stolz drauf, ich will für die Ehre und Traditionen dieses Landes kämpfen und jeder, der nicht in meinem Strom mitläuft, wird überrannt, mir egal. Das heißt, wer hier ist und gegen das Land ist, wird platt gemacht im Herzblut, muss germanisches Blut fließen, um Deutscher zu sein und nicht nur ein Aufenthaltsort und Pass. Ich hoffe, ich habe mich deutlich gemacht, ich bin auf jeden Fall bei Hogesa dabei oder auch anderen Demos, Hauptsache sie dienen meiner Flagge. Treuer Gruß, Jens Frankfurt. Und hier ist Jens Frankfurt dann in Aktion. Ja. Das war dann in Köln bei der ersten Hogesa-Geschichte. Und dann war ja kurz darauf in Hannover die zweite. Und da hat wieder so die bürgerliche Mitte die Welt nicht verstanden. Dann hat die Welt, die Zeitung, die Welt, Welt Online, dann auf einmal sich völlig verwundert, dass ja in Hannover nicht nur irgendwie solche rechte Krawallmacher und Nazis dabei gewesen seien, sondern ganz viele, erstaunlich viele Teilnehmer aus dem bürgerlichen Spektrum. Und es war also eigentlich keine Überraschung, aber für so die bürgerliche Weltsicht, die gute Mitte, völlig, wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Und keine zwei Wochen später gab es dann eben die Pegida, also die viel gefährlichere und Soft-Variante, die AfD-Variante. Und da gibt es ja dann auch verschiedene reaktionäre Bewegungen. Ich habe vorhin diese gegen die besorgten Eltern und so weiter angenommen oder Marsch für Leben und so weiter angedeutet. Und das ist von so einer Seite, jetzt vom November, wo sich dann schon welche Gedanken machen und dann sagen, wir müssen diese verschiedenen Bewegungen auch zusammenführen und es sind nicht wenige Bewegungen. Da gibt es noch Widersprüche und so, ja, aber es sind im Grunde genommen, sind all diese Bewegungen die Speerspitze der Anständigen und wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, aber wir müssen eine günstige, eine kluge Politik machen, um diese Bewegungen zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist jedenfalls meine These, dass da durchaus ein erschreckend großes Potenzial darin steckt, in diesem Zusammenführen der unterschiedlichsten üblen Bewegungen. Und denke, es muss auch dann darum gehen, dem was entgegenzusetzen. Aber zunächst will ich nochmal ein bisschen den Teufel an die Wand malen. Also nächstes Mal sind die ähnlicher, als man glaubt, die verschiedenen Akteure, die sich im Moment da noch hassen und kloppen, ja. Also die einen machen die Scharia-Polizei und die anderen machen die Hulizei. Ja? Das ist schon, das deutet schon darauf hin. Ich erinnere am Anfang an die Folie mit, was so diese Charaktere, diese autoritären Charaktere eigentlich umtreibt. Ja? Das deutet wieder darauf hin, dass eigentlich diese vermeintlichen Kontrahenten so weit gar nicht voneinander entfernt sind. Das Weltbild ist ein ganz ähnliches Weltbild. Ja? Und deswegen ist auch nicht auszuschließen, temporäre Kampfgemeinschaften. Als Hogesa aufgetreten ist in Köln, da hat man sich ja erstmal gewundert. Weil diese, was sind denn die Hooligans? Die treffen sich ab und zu, um sich mal ordentlich zu verdreschen, weil die einen sind für Köln und die anderen sind für Hamburg und was weiß ich. Und da verdrischt man sich und geht man wieder auseinander. Wie können die auf einmal was zusammen machen? Ja, und die hatten ja dann das Motto dann auch, dass sie vereint, das Ziel sie vereint. Da kam der Begriff dann auf, temporäre Kampfgemeinschaft. Meine These ist, dass es noch viel größere temporäre Kampfgemeinschaften geben könnte. Und da muss man sehen, was darin schlummert. Also zum Beispiel temporäre Kampfgemeinschaften von Nazis und Dschihadisten gegen Juden und Israel, die Teil auch schon beginnen. Es gibt überhaupt eine wachsende antisemitische Kooperation. Und da will ich kurz erzählen aus einem Beispiel auch aus Stuttgart, das ihr auch auf unserem Blog nachlesen könnt. Wir hatten damals auch zwei Soli-Kundgebungen für Israel organisiert. Und da gab es nun von Rechtspopulisten, also Leuten hier vom PI News, Michael Mannheimer Blog aus dieser Ecke, die ja auch Israel-Fahnen vor sich hertragen, gab es nun den Vorwurf, die DIG, also Deutsche-Israelische Gesellschaft, einige von uns machen da in Stuttgart mit, als Einzelperson ich auch, also die haben wahrheitswidrig ins Netz gestellt, dass wir sie, diese PI-News-Leute, eingeladen hätten zu dieser Israel-Soli-Kundgebung, weil wir sonst unsere Kundgebung nicht vollgekriegt hätten. Vollkommen wahrheitswidrig, ohne jeden Hintergrund, aber sie haben es behauptet. Innerhalb kürzester Zeit haben Linksreaktionäre das verbreitet, weiter, ja, also damit sind wir auch gesegnet in Stuttgart. Vertreterinnen der zionistischen Gruppe Emanzipation und Frieden und der DEG Stuttgart versammelten sich gestern gemeinsam mit einem Pulk von PI-News-Aktivisten, um ihre Sympathien für das israelische Apartheidsregime und seinen menschenverachtenden Bombenkrieg zum Ausdruck zu bringen. Das ging rum, also spielt die eine Fraktion der anderen Fraktion in die Hände. Das hat auch zu viel erstmal Verwirrung geführt und so. Man musste da viel Aufklärungsarbeit leisten. Das kann man auch alles nochmal nachlesen. Ich habe dazu auch was in der Jungle World geschrieben, weil ich glaube, das bleibt nicht nur auf Stuttgart beschränkt. Das trifft man häufiger. Es gibt ein Zusammenspiel der verschiedensten antisemitischen Fraktionen. Und warum nenne ich Rechtspopulisten, die mit Israel-Fahnen rumlaufen, antisemitische Fraktionen? Weil, wenn man ihre Sicht näher betrachtet, es nicht geht um Solidarität, um die Solidarität mit dem vom antisemitischen Vernichtungswahn bedrohten Juden, sondern es geht um eine Instrumentalisierung der Juden und Israel für ihren Hass gegen den Islam und die Muslime. Also Israel ist in deren Weltsicht Kanonenfutter im Kampf gegen die Muslime und den Islam, der an allem schuld ist. Ich sage nochmal, es gibt eine längere Erklärung über diese Vorgänge in Stuttgart, die ihr nachlesen könnt, die ich, glaube ich, für paradigmatisch halte. Und das wird in Zukunft öfter vorkommen. Ich komme auf diese vermeintlichen Freunde Israels nachher nochmal zurück. Also, und ich habe gesagt, ich male den Teufel an die Wand. Und ich male den Teufel jetzt wirklich an die Wand und sage, es ist nicht auszuschließen, dass es ein ganz, ganz großes Gebräu der Barbarei sich zusammenrauft. Und dieses Gebräu würde bestehen aus Dschihadisten, aus Hooligans, aus Nazis, aus Querfrontlern jeder Art, aus Verschwörungsdeppen jeder Richtung, aus Rechtspopulisten, aus Linksreaktionären, aus Stalinisten, aus Putin-Fans. Das geht alles prinzipiell zusammen, im Prinzip. Das muss einem klar sein, auch wenn es aktuell noch nicht zusammen ist, ja, glücklicherweise. Aber sie teilen alle das anti-westliche, anti-moderne, letztendlich antisemitische Ressortiment und von daher ist da ein Potenzial drin, dass das zusammengehen kann, vom Prinzip her. Oder muss einem klar sein. Ja, und das ist hier kürzlich in Berlin eine Demo. Da ist natürlich der Anti-Amerikanismus ist auch ganz stark. Ja, also da sieht man dann auch Fahnen der Grünen und vom DGB und so eine ganz breite Diskussion. Und da ist halt dann die Massentierhaltung ein Phänomen, das die USA in die Welt gebracht hat. Und da, wir wollen kein weltweites Amerika. Und da geht schon sehr viel zusammen. Also dieses Motto von Hogesa, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, könnte noch eine viel, viel bedrückendere Aktualität erlangen. und ich prophezeie mal, ich übe mich mal als Prophet, ja, der aber hoffentlich nie Rechte behalten wird, ja, dass sowas ungefähr könnte die Losung der großen Barbarei sein. Ja. Gegen USA, Heuschrecken, Zionisten und Euro für Frieden und direkte Demokratie. So könnte die Losung der großen Barbarei in etwa aussehen. Und genau vor der Gefahr, die Gefahr muss einem klar sein, und dann muss man sich überlegen, was kann man tun, um das bitte, bitte niemals Wirklichkeit werden zu lassen. Und da wäre ich beim letzten Punkt mit ein paar Vorschlägen, was Antifaschismus heute denn heißen sollte. Erstens, die linksreaktionäre Ideologie bekämpfen. Ich nenne einige Punkte, weil innerhalb von Leuten, die sich links verstehen und für Emanzipation, Gerechtigkeit, für eine bessere Welt eintreten wollen, müssen bestimmte Dinge einfach klar sein. Und da muss auch eine Auseinandersetzung geführt werden. Und die wird immer dringender. Jetzt gerade auch vor dem Hintergrund Dschihadismus und Pegida. Also ein Punkt, der in dieser Debatte geführt werden muss, aller Entschiedenheit, verstehen, was Faschismus und was Nationalsozialismus ist. Ich habe vorhin schon was dazu gesagt. Es ist in Teilen von Linken immer noch diese unsägliche Faschismusdefinition von Dimitrov 1935, also Komintern drin. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Damals schon problematisch, ja, aber heute nach der Erfahrung mit der Shoah absolut absurd, aber schon damals problematisch, offene terroristische Diktatur, auch 1935, wo die Definition entsteht, ja für wen denn? Ja, für wen denn? Für die paar Juden? Für die paar Behinderten? Für die paar als solche, Anführungszeichen, erwischten Homosexuellen? Für die paar, die tatsächlich Widerstand gemacht haben, Ehre ihrem Andenken, aber die keine wesentliche Resonanz in der Bevölkerung geführt haben. Wie viel Prozent waren denn das? Waren das 3%, 4%, maximal 5%? Für die war es eine offene terroristische Diktatur, aber für die große Mehrheit der Bevölkerung doch nicht. Für die große Mehrheit der Bevölkerung war es das, was er sich gewünscht hat und gewollt hat. Und die Zustimmung wuchs auch nach der sogenannten Machtergreifung immer weiter. Und das heißt dann immer, man konnte ja nicht frei abstimmen und so weiter, alles Käse. Es gab, das ist nur als Einschub, es gab in diesen 12 Jahren eine Wahl, wo ein Teil der Deutschen in einer vollkommen freien Alternativwahl sich entscheiden konnte, die allen formaldemokratischen Kriterien genügt hat. Und die fand im Januar 1935 im Saarland statt. Das Saarland hatte noch aus dem Versailler Vertrag herrührend diesen Sonderstatus, und es im Jahre 1935 war festgelegt, werden die Deutschen im Saarland abstimmen haben, ob dieser Sonderstatus des Saarlandes weiter besteht oder ob das Saarland zu Deutschland kommt oder zu Frankreich kommt. In einer vollkommen demokratischen Abstimmung haben sich bei einer Wahlbeteiligung von 98% nach 2 Jahren Nazi-Deutschland 90% der Saarländerinnen und Saarländer für den Anschluss an Nazi-Deutschland ausgesprochen. Zweiter Punkt, verstehen, was Antisemitismus und Antizionismus ist. Auch die Auseinandersetzung muss weiter geführt werden. Diese Plakate hingen Anfang der 40er Jahre auch in Hamburg an den Litfaßsäulen. Der ist schuld am Kriege. Ja. Der Jude ist schuld am Kriege. Also in ihrer Umdrehung der Realität unterstellt der Antisemit dem Juden das, was ihm droht. Nächstes, verstehen, was regressiver Antikapitalismus ist. Ein eigenes Thema, kann und muss man viel darüber reden. Aber hier nur ein Beispiel aus dieser von Verdi jetzt. Es gibt aber andere Beispiele zur Genüge, wo Verdi versucht, seinen Mitgliedern und Funktionären diesen sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären und massiv mit dieser Heuschreckenmetapher arbeitet. Man kann hier gar nicht mehr unterscheiden, sind es Menschen, sind es Heuschrecken, jedenfalls sie sind unheimlich gierig, sie bereichern sich an allem, an Fabriken, an Wohnungen, was auch immer, weil es sind die Gierigen, die uns Ehrlichen ausrauben. Kein Wunder, dass auch der Islamische Staat genau das macht, also sie wollen eine neue Währung einführen, ein neues Finanzsystem, das nicht mehr auf dem satanischen Wucher basiert. Und wenn man das ein bisschen bereinigt, die Sprache hier von Islamistinnen, dann könnte vom Kern her sowas durchaus in einem Attackflugblatt auch stehen. Ja, man braucht ein anderes Währungssystem, das nicht von den Finanzhaien regiert ist. So, und wenn schon Krise, dann wenigstens keine falsche und gefährliche Krisenanalyse. Und ganz entscheidend ist es, dieser personalisierenden Pseudokritik entgegenzutreten und die Einsicht in die systemische Ursache der Krise zu befördern. Deswegen, wie gesagt, auch hier also Kapitalismuskritik der politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit ist, denke ich, ganz notwendig auch jetzt verstärkt wieder zu betreiben in der Linken. Verstehen, was Anti-Imperialismus und Anti-Amerikanismus ist. Auch darum muss man sich aus ganz entschieden auseinandersetzen. Nur ein Beispiel aus der jüngsten Zeit, also dieser IS, der passt ja irgendwie gar nicht in das klassische anti-imperialistische oder ich sage linksreaktionäre Weltbild. Nun lesen wir die Erklärung, dass der IS eine Erfindung des Mossad und der CIA sei. Und das wird tatsächlich geglaubt. Ja. Und das kann man in der jungen Welt lesen, das sagen die Führer in Teheran. Und in dem Beispiel sagt es der Fidel Castro. Und vergleicht dann so nebenbei noch die NATO mit der SS. Nun ist ja in solchen Kreisen, in solchen linksreaktionären Kreisen, sehr verbreitet die Vorstellung, die Frage cui bono. Man muss doch immer fragen, cui bono, also wem nutzt etwas? Und dann weiß man doch, wer eigentlich dahinter steckt. Eine ganz beliebte Frage. Ja? So, wenn man nun in puncto IS, ich tue das nicht, aber wenn man diese cui bono in puncto IS stellen würde, dann müsste man doch zu dem Schluss kommen, na, der IS nutzt vor allem mal dem Assad-Regime. Seit diesem islamischen Staat ist das Assad-Regime sehr stark aus den Schlagzeilen raus. Die Amerikaner sind mehr oder weniger gezwungen, de facto Koalitionen sogar einzugehen, taktischer Art mit diesem Assad-Regime und so weiter. Also wenn ich jetzt die cui bono-Frage stellen würde, wie gesagt, ich tue es nicht, weil es mir auch da in dem Fall so einfach ist, müsste ich zu dem Ergebnis kommen, ja, dass vielleicht das Assad-Regime und die Hinterleute des Regimes in Moskau und in Teheran irgendwie den IS installiert hätten. Aber die cui bono-Frage wird nur dann gestellt, wenn die richtige Antwort rauskommt. Die richtige Antwort ist immer nur die, es ist die USA und Israel. Und deswegen muss man sagen, Leute, das ist halt mittlerweile, diese anti-imperialistischen Welterklärungsversuche, die sind mittlerweile auf so einem armseligen, auch intellektuellen Niveau, dass man sagen muss, ja, lieber Fidel, Anti-Imperialismus macht halt doof. Ja. Es ist, man kann doch nicht mehr in den Spiegel gucken, ja, so als Linker, wenn man so einer platten Weltsicht irgendwie noch was abgewinnt und sagt, wie kann ich denn so einen Blödsinn noch vertreten? Und um die Aussage, dass Anti-Imperialismus doof macht, auch voll zu quotieren, habe ich dann noch dieses Bild hier. Ja. Das ist ja nun niemand anderes als Christine Buchholz, die verteidigungspolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag, ja, die sich mit diesem Transparent, also lächerlich gemacht hat, ja, Solidarität mit dem Widerstand in Kobane, US-Bombardement stoppen. Ja, also was soll man dazu noch sagen? Ja. Das ist ungefähr das intellektuelle Niveau von Linksreaktionären heute. Die junge Welt, seit mindestens 20 Jahren wirbt sie mit diesem Spruch, sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen. Ein ganz plattes Weltbild, was ist das anderes als das hier? Ne? Lügenpresse, halt die Fresse. Das ist im Grunde das gleiche Weltbild. Also Anti-Imperialismus macht doof, man muss sich einfach auseinandersetzen und man muss verstehen auch, und das ist der nächste Punkt noch, was Islamismus und Dschihadismus ist. Und die weitaus meisten Opfer weltweit dieses Islamismus und Dschihadismus sind Musliminnen und vor allem Musliminnen. Und deswegen ist es rassistisch und sexistisch, wenn man den Dschihadismus und Islamismus verharmlost. Irgendwie kleinreden so, das schadet den Musliminnen am meisten. Es ist rassistisch und sexistisch, wenn man darüber nicht reden will. Und das haben große Teile der Linken viel zu lange gemacht und machen Teile der Linken heute auch noch. Und man muss eben bestimmten linken Freunden sagen, ja liebe Leute, jetzt guckt euch mal an, was sind denn Nazis und Dschihadisten eigentlich? Nazis und Dschihadisten sind Antizionisten, sie sind Anti-Amerikaner, sie sind Anti-Imperialisten, sie sind regressive Antikapitalisten. Ja liebe Freunde, man kann sie halt umso besser bekämpfen, je weniger Gemeinsamkeiten man mit ihnen hat. Und das muss man ihnen halt auch so sagen. Und diesen Diskurs muss man auch in aller Deutlichkeit, in aller Sachlichkeit, aber auch in aller inhaltlichen Schärfe auch führen. Das ist der erste Punkt dessen, was man jetzt meines Erachtens machen muss. Zweitens, man muss Moslemhassern, Nazis, Islamisten und Dschihadisten vor Ort entgegentreten. Natürlich gilt die alte Antifa-Weisheit nach wie vor, der Staat wird es nicht richten. Ja, der Staat macht vielleicht hin und wieder mal was, was auch nicht ganz schlecht ist, aber im Grunde genommen braucht es auch hier eine Antifa, also braucht es ganz starke Bewegungen dagegen. Vertrauen auf den Staat sollte man lieber nicht allzu sehr. Kann Antifa weitermachen wie bisher unter den Bedingungen jetzt? Ich würde sagen, nein, kann sie nicht. Antifa ist mehr als gegen Nazis. Der Mob hat viele Gesichter, kein Kompromiss mit der Barbarei. Das müsste so ein bisschen die Losung sein. Jedenfalls, dass man dem einen Mob, also dem alten Nazi-Mob und so auch Pegida-Mob entgegentritt und dem anderen Mob nicht entgegentritt, nämlich dem islamistischen und dschihadistischen Mob, das kann nicht weiter sein. Es gilt ganz kompromisslos gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Faschismus aufzutreten und sich zu positionieren, auch wenn das von Musliminnen vertreten wird. Ganz entschieden. Und die alten Weisheiten gelten durchaus von Antifa, auch mit Blick auf Islamisten und Dschihadisten. Also einen öffentlichen Druck aufbauen, zu versuchen, ein Klima zu schaffen, in dem es keine Toleranz für Islamisten gibt, Protestaktionen auch für Einrichtungen zu machen, Verbot, Auflösung von Organisationen fordern und vor allem ganz stark innerhalb muslimischer Community selbst wirken. Und da sehe ich ganz, ganz große Defizite. Weil Antifa ist doch, auch wenn uns das nicht gefällt, ja, aber wenn man mal in den Spiegel guckt, Antifa ist doch weitgehend eine weiße, deutsche, männliche Mittelschichtsveranstaltung. Und das ist halt absolut nicht auf der Höhe der Zeit. Ja. Also wer von Leuten, die in Antifa zusammenhängen, irgendwie aktiv sind, kann denn türkisch, kurdisch, arabisch, also ich nicht, ja, und ich bin nicht der Einzige, der es nicht kann. Also es ist doch ganz dünn, da fängt es doch schon an. Und dazu muss man erstmal die Bereitschaft entwickeln, auf Leute mit Migrationshintergrund zuzugehen und zu sagen und sie einzubinden in Antifa-Arbeit mit dem Mann. Die gibt es nämlich mehr, als man glaubt. Man muss nur auf sie zugehen. Es gibt so einige Ansätze schon. Antifa Jena, hier habe ich zum Beispiel so einen Aufkleber, also gegen jeden Antisemitismus, ob rot, ob grün, in dem Sinn grün natürlich gemeint, islamistisch, ob braun. Ganz toll finde ich die Antifa Saar. Also solltet ihr die ja, euch mal angucken, kann ich nur empfehlen, die Seite von der Antifa Saar. Die machen mit Kurdinnen und Kurden zusammen Antifa-Arbeit und schon länger und da entwickelt sich was ganz Tolles und das kann ich nur empfehlen, das auch so zu machen und die haben dann auch ein ganz tolles Transparent, das glaube ich manche schon ein bisschen kopiert haben, finde ich gut, ja, finde ich gut. Also No Jihad, Stop Boko Haram, Al-Qaida, Hamas, ISIS, kein Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus zu kämpfen, Antifa-Saar.org, finde ich eine super Losung von einer Antifa. Die machen dann auch, da kann man sich vieles einfallen lassen, die machen dann T-Shirts und dann gehen dann immer irgendein Teil von nach Rojava oder was man sich immer einfallen, kann man sich viel einfallen lassen, aber die Richtung stimmt. So, und es gibt ja ein Problem, alle politischen Akteure, egal wo man so hinguckt, haben Probleme mit Nachwuchs außer Zweien und das sind die Nazis und die Dschihadisten. Nun bin ich nicht mehr ganz, habe ich nicht mehr ganz das Lebensgefühl eines Menschen von unter 30. Insofern sind die Sachen, die ich jetzt vorschläge, vielleicht auch ein bisschen holprig und das können Jüngere auch besser machen, aber ich hoffe, man versteht in etwa, wo es meines Erachtens hingehen müsste. Also, man bräuchte jede Menge Aufkleber, Parolen, Videos, kurze mit knackigen Sprüchen, mit knackigen Botschaften, die im Grunde immer eines haben. Nazis und Dschihadisten muss man ständig zusammen nennen. Man muss sie ständig zusammen nennen und zusammenbringen und sagen, was das, wo die Gemeinsamkeiten sind. Also vielleicht so, bist du noch Nazi oder bist du schon im Dschihad oder was auch immer. Ja? Oder Bild von Husseini, Hitler, Nazis und Dschihadisten sind irgendwie das gleiche Pack. Oder Nazis, Dschihadisten sind Blödmänner, sie hassen Frauen, Juden, Schwule und so weiter, was weiß ich. Also es muss so griffige Dinge geben, es muss auch so 2 Minuten YouTube-Filmchen geben, die man anguckt, die genau in die Richtung gehen. Da finde ich, da kann man ganz viel machen. Dann muss man überall, wo Opfer des Dschihadismus auftreten, hier Jesiden, die demonstrieren, muss man, denke ich, Solidarität zeigen, hingehen zu den Leuten, sagen, können wir euch irgendwie helfen, und also angefangen mit Logistik und so weiter. Man muss auf die Leute zugehen und sagen, hier sind wir, was können wir? Und dann auch austesten, was miteinander geht. Solidarität mit Kurden und Solidarität mit Israel zusammenführen, das ist ganz spannend. Es gibt unter nicht wenigen Kurdinnen seit geraumer Zeit hochinteressante Debatten über Israel. Und dass es vielleicht durchaus Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen geben könnte. Es gab ja im Sommer nicht nur diese fürchterlichen Demonstrationen, sondern es gab zumindest auch eine Demonstration, die wirklich Hoffnung gemacht hat. Die war in Frankfurt auf dem Römerberg mit 2000 Leuten, wo jede Menge kurdische und israelische Fahnen zu sehen waren. Also Free Gaza vom Hamas, Free Kurdistan, das könnte eine Losung sein, die Zukunft hat. Im Grunde genommen führt Israel den gleichen Kampf, den Jesiden, Kurden, Syrer, viele Iraner und andere aufführen, nämlich gegen den Dschihadismus. Das sind auch neue Erkenntnisse, die sich zum Teil verbreiten und die man befördern sollte. Und dann nochmal, ich habe angekündigt, ihr habt noch einmal diese Raketenmoscheen da. Und das ist nochmal, man muss eben auch in dieser Israel-Solidarität, ist wirklich eine komplizierte Geschichte, ja. Und das ist nochmal ein Blick auf diese Ekelseite politically incorrect. Man weiß, dass im Sommer Israel aus militärischen Gründen gezwungen war, auch Moscheen zu bombardieren, weil die Waffenlager von vorne bis hinten waren. So. Und nun, was macht politically incorrect raus? Da sieht man nun ein Bild von einem umgestürzten Minarett. Und da wird schon überschrieben, Israel zerstört in Gaza 40 Raketenmoscheen. Also ich erinnere an das Bild von der Schweiz, diese Befragung, also es sind Raketenmoscheen. Und dann schreibt da ein Kriegsgott, ob wir solch ein Bild mal in Deutschland sehen werden. Ich glaube nicht. Weiter so, Israel, wir sind alle Israelis, das einzige Volk, was sich wirklich gegen diesen Wahnsinn wehrt. Also der will zerstörte Moscheen in Deutschland sehen. Das ist, und da wird ganz deutlich, dass es hier nicht um, dass die Israel-Solidarität was Vorgeschobenes ist, eine Instrumentalisierung ist. Im Grunde genommen das Motiv, was wirklich antreibt, ist der Hass auf Musliminnen. Mit solchen Sachen muss man sich auch entschieden auseinandersetzen in der Israel-Solidarität. Dritter Vorschlag, zusammen mit Musliminnen, unbedingt zusammen, gegen Nazis, Moslemhasser und Islamisten, zusammen mit Musliminnen. Dafür muss man aber auf sie zugehen und auch die Bereitschaft haben, sich da zu öffnen. Dem antifeministischen Backlash entgegentreten ist sowieso wichtig und auch viel diskutiert, auch in der Antifa und darüber hinaus. Aber diesem Männlichkeitskult entgegenzutreten ist natürlich vor dem Hintergrund Auseinandersetzung mit Islamismus und Dschihadismus kriegt nochmal eine ganz andere Dimension. Antimuslimischen Ressentiment entgegentreten, ja, also nur noch 2 Bilder, diese aus dem kürzlichen sogenannten Ausländerbericht der Bundesregierung. Es ist nach wie vor ein ganz großer Unterschied für deine Lebensperspektiven, ob du Yilmaz heißt oder Schuld, ja, das ist halt so, ja. Oder hier so eine schreckliche Umfrage, die meisten Deutschen meinen immer noch, dass die Muslime uns belasten und uns nichts nützen und so weiter. Also nur nochmal zur Illustration dieses Ressentiments, dem man natürlich entgegentreten muss. Und zusammen mit Musliminnen und Muslimen. Und ich nenne jetzt nur einige wenige Prominente, es gibt aber viel, viel mehr Nicht-Prominente. Hier Lale Akgün, die sich in den deutsch-türkischen Nachrichten mit den konservativen Islamverbänden anlegt. Ihr Glaubensbruder Erdogan würde dann das vermutlich zu ihr sagen, da hat er ja auch Übung, hat er ja auch schon gemacht, ne? Die schamlose Frau soll ihren Mund halten und ihren Platz erkennen, ja. Also was ein Unterschied, ja, zwischen diesem Muslim und dieser Muslima, ja, und da muss man sagen, mit dem können wir nicht, aber mit der können wir, oder muss man austesten, was man mit denen kann. Oder Sayran Atish, diese unheimlich mutige Frau Rechtsanwältin in Berlin, die schon Mordanschläge, auf die schon Mordanschläge verübt wurden, die als Rechtsanwältin Fälle von Zwangsheiraten, versuchten Ehrenmorden und so weiter verteidigt. ein Buch, der Islam braucht eine sexuelle Revolution, kann ich nur empfehlen, indem sie im Grunde den Kernsatz sagt, um den es geht. Ich möchte alle aufgeklärten Muslime und Musliminnen aufrufen, sich der Verantwortung nicht zu entziehen und sich einzumischen in die Reformbewegungen im Islam, die notwendig sind, um der Diskriminierung von Frauen, der Gewalt und dem Terror, der im Namen des Islam betrieben wird, Einhalt zu gebieten. Die Konservativen, die Orthodoxen, die Fundamentalistischen und die gewaltbereiten Muslime sind organisiert. Wir Reformer sind es noch nicht. Höchste Zeit also, dass wir uns zusammenschließen. Solche Leute brauchen Solidarität und Unterstützung. Man muss austesten, was mit solchen Leuten geht. Und noch ein Beispiel, Ahmad Mansour, ein palästinensischer Israeli, israelischer Palästinenser, der in der Westbank aufwächst, dann in jungen Jahren in die Fänge von Muslimbrüdern kommt, sich dann daraus befreit, in Tel Aviv Psychologie studiert, dann als Palästinenser aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen nach Berlin auswandert und in Berlin eine ganz hervorragende Arbeit gegen Antisemitismus und Ehrenmorde unter muslimischen Jugendlichen, migrantischen Jugendlichen macht. Ganz toll. Das sind nur ein paar jetzt prominente Beispiele, aber es gibt viel, viel mehr, die nicht prominent sind und auf die muss man zugehen wollen. Und nie vergessen, Iran, die Iranerinnen, auch wenn im Moment Ruhe ist im Iran, das kann aber sehr schnell wieder losgehen. Es gibt sehr viele Exil-Iranerinnen und wenn es irgendwann in Teheran und Isfahan wieder losgeht, sind die auch wieder auf der Straße. Da muss man auf sie zugehen und sagen, so, was können wir gemeinsam machen. Das ist nur ein Beispiel, also ein Facebook-Like ist noch nicht viel, aber wenigstens das können wir machen. Das ist eine unheimliche, tolle Seite von Frauen im Iran, die sehr, sehr mutig sind, die sich nämlich ohne Kopftuch fotografieren im Iran und das ins Netz stellen. Also mein Stealthy Freedom, es gab mal einen Blog, der hieß Antifa Teheran, blogspot.de, genauso, Antifa Teheran, das ist doch gut, ja, genauso. Also wenn es wieder losgeht im Iran und es wird losgehen, früher oder später, dann müsste, glaube ich, Antifa auf der Matte stehen und sagen, so, Iraner, was kann man machen? Das ist alles nicht immer ganz einfach und so, aber man muss erstmal die Bereitschaft haben, auf die zuzugehen und sagen, was kann man miteinander machen. Und um zum Schluss nochmal zu kommen, was so ungefähr die Losung sein könnte, die so ungefähr die Richtung vorgeben könnte, also ich habe mal mit dem Begriff Antibar gespielt, ja, also im Sinne von gegen Barbarei. Antibar, kein Kompromiss mit der Barbarei, gegen Nazis, Moslemhasser und Islamisten. Kein Mensch ist illegal, Solidarität mit Flüchtenden und Migrantinnen, gegen Rassismus, Sexismus, Islamismus, Antisemitismus und Antizionismus, stoppt Nazis, Moslem, Hasser und Dschihadisten, Solidarität mit Rojava und Israel, global denken, lokal handeln, kein Fußball den Dschihadisten nirgendwo. Wenn man ungefähr in die Richtung hat, dann legt man sich mit allen an. Ja? Dann legt man sich mit den Nazis an, mit den Rechtspopulisten, mit den Islamisten, mit der gutbürgerlichen Mitte. Und wenn man sich mit so vielen anlegt, dann kann man es nicht ganz falsch machen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.